Was ich machen will, ist, ich werde ein bisschen versuchen, so eine Einführung in psychoanalytische Theorie, psychoanalytischen Erkenntnisprozess zu geben, weniger um jetzt wirklich so eine, naja, so eine Begriffsbestimmung hier zu leiten und das ist das und das ist das und so zu mitschreiben und Definitionen runterrattern. Das ist natürlich erstens sowieso für 2 Stunden oder 3 völliger Quatsch und zweitens ist es, glaube ich, auch meines Erachtens nicht Sinn der Sache. Wenn man was von Psychoanalyse lernen kann, dann geht es ja wirklich eher um den Erkenntnisprozess, den Deutungsprozess. Und deshalb findet man das Beste bei Freud ja meistens auch nicht in den programmatischen Schriften, sondern in den Fußnoten, Abschweifungen und so weiter. Was ich also im Konkreten machen werde, ist, dass ich einmal kurz erläutere, wie kommt man überhaupt auf so etwas wie den Begriff eines Unbewussten, dann ein bisschen zeigen, den Königsweg dorthin, den Königsweg der Deutung des Unbewussten, die Traumdeutung, was Freud da gemacht hat, um daran so ein paar Funktionsweisen des Unbewussten darzustellen. Um dann eigentlich auf zwei Sachen hinaus zu wollen. Einerseits, was kann man damit jetzt eigentlich für die Gesellschaftstheorie anfangen? Da soll es dann so ein bisschen um psychoanalytische Theorie von Subjektkonstitutionen gehen, mit einem kleinen Ausblick darauf, was die in Richtung von Theorie des autoritären Charakters geht oder wie man das eigentlich weiterentwickeln könnte. Und zum anderen vielleicht das, was man so eine psychoanalytische Erkenntnisutopie nennen könnte. Also ein Umgang mit dem anderen im Selbst oder dem Fremden im Eigenen und dem Eigenen im Fremden. Und mal gucken, ob das tatsächlich zu schaffen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wieso die insgesamten Vorkenntnisse sind. Wenn ich zu schnell irgendwas runterratter, dann ist das ja hier überschaubar genug, dass jeder und jede mal so reinrufen kann. Und wenn ich das zu langsam mache und alle sagen, gehen, wissen wir schon, könnt ihr das auch gerne sagen. Gut, anfangen möchte ich, das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, nachdem ich mehrfach auf solchen Veranstaltungen mit Anhängern der MG zu tun hatte, wo man dann nicht so richtig zu einer Verständigung kam, wenn man gleich in die Materie reinspringt. Wie kann man überhaupt annehmen, dass es so etwas wie ein Unbewusstes gibt? Also was das denn eigentlich sein soll? Und einerseits ist es halt immer schwierig, wenn man dann anfängt mit den Freudschen Begrifflichkeiten da ist die Diskrepanz dann ja eigentlich viel grundsätzlicher. Andererseits, glaube ich, muss man sich schon ziemlich dumm stellen, um davon auszugehen, oh, sowas kenne ich gar nicht und ich bin als Subjekt mir völlig transparent, ich denke und ich weiß, was ich denke. Also, Phänomene von, nennen wir es erstmal das Nichtbewussten, kennt ja eigentlich jeder und jeder aus Alltagserfahrung. Das heißt, wir wissen, dass wenn ich mit dem Hammer an der richtigen Stelle gegens Knie haue, dann macht das was, dann mache ich was, ohne dass ich bewusst darüber nachdenken muss. Und wenn ich auf die Herdplatte fasse, auch. Das ist natürlich noch was relativ Mechanisches. Wir wissen aber auch, dass sich das Unwillkürliche, die unwillkürliche Handlung, also dass ich handle, ohne dass ich darüber entscheide zu handeln, dass man so eine unwillkürlichen Handlung eben auch kennt von Lachen, Kitzeln und verschiedenen, also Lachen, wo man ja eben nicht drüber nachdenken kann, darf, warum das jetzt eigentlich komisch ist. Wenn man eine Pointe erklärt, ist der Witz ja schon versaut. Um näher ranzukommen, ist eigentlich das schönste und das meines Erachtens schlagendste Phänomen das Vergessen. Jeder weiß ja, dass es Vergessen gibt und die Frage ist, wie funktioniert eigentlich der Prozess Vergessen? Mal angenommen, alles, was in meinem Gehirn so abläuft, wäre ein bewusster Ablauf. Dann müsste ich mir das ja ungefähr so vorstellen, dass es irgendwann die Entscheidung gibt, Dinge zu vergessen. Das Problem daran ist natürlich, wenn ich bewusst entscheide, irgendwie das und das zu vergessen, dann habe ich natürlich genau diese Entscheidung bewusst im Kopf. Und ich habe vielleicht zwar die Sache, um die es geht, vergessen, aber eben nicht die Handlung des Vergessens und insofern nützt das Ganze nichts. Das heißt, ich weiß erstens, es gibt... Oha. Okay. Also ich weiß natürlich, dass ein Riesenhaufen Sachen, die man so irgendwie mal aufgeschnappt hat, vergessen wurde. Viele ist natürlich, weil es irgendwie extrem unwichtig war. Ärgerlicherweise kann man aber, hat man auch eine ganze Menge unwichtige Scheiße im Kopf, die man gerne vergessen würde, aber nicht kann. Ich weiß irgendwie viel zu viele Fußballergebnisse. Man weiß aber auch, dass man gerne irgendwie die wichtigsten Sachen vergisst und dann die peinlichsten Situationen entstehen, wenn man sich an Namen nicht mehr erinnern kann und weiß, die Person kenne ich da. Und ich weiß aber auch aus dieser einfachen Reflexion, dass eben nicht nur das Vergessene etwas ist, was nicht mehr im Bewusstsein ist, sondern auch der Prozess des Vergessens selber. Das heißt, die ganze Entscheidung, was ich vergesse, was ich nicht mehr präsent haben will, ist etwas, worüber ich mich bewusst entscheiden kann, weil sonst das Ganze nicht funktionieren würde. Genau diese Form von, sagen wir erstmal, nicht bewussten Denkvorgängen findet man ja nochmal allgemeiner in was, was man vielleicht den anderen Schauplatz des Denkens nennen könnte. Also eigentlich all die Prozesse von Sprechen, Denken und so laufen ja, wenn sie im Bewusstsein ablaufen, doch gleichzeitig aus einer Quelle raus, die dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich ist. Oder anders, wenn ich die ganze Zeit denken würde beim Sprechen, welches Wort ich jetzt zu wählen hätte, das weiß man ja vom Sprechen, vom Lernen einer Fremdsprache, dann wird da nie ein flüssiger Satz draus. Das heißt, ich muss schon immer irgendwie beim Sprechen mich auch selber überraschen lassen, auf eine bestimmte Art und Weise, worauf läuft das hinaus. Quasi wissen, ohne es zu wissen, was ich sagen will. Und manchmal kann man sich dabei ja auch wirklich ziemlich überraschen lassen und feststellen, dass das entweder totaler Müll ist oder ein besonders authentischer Gedanke. Man kann das insbesondere, wenn man zum Beispiel nicht einschlafen kann, sehr schön nachvollziehen, wenn man anfängt, sich irgendwie Geschichten zu erzählen und sich dann überlegt, woher weiß ich jetzt, was ich da erzähle und wem erzähle ich da eigentlich was? Und insofern weiß ich immer, es gibt so eine bestimmte Bühne des Bewusstseins, auf dem Sprache abläuft, Denken abläuft, wo die Schritte, man kann sich das vielleicht so als Fußspuren vorstellen, schon immer vorgeprägt sind, wo dann die Wörter, die Gedanken und so weiter reinfließen. Das ist eben eine Form, die man in Selbstreflexion, Selbstbewusstsein irgendwie erkunden kann und die einen dann doch immer wieder etwas in endlose Schleifen führt, weil man da nie an ein Ende kommt. Wer spricht da jetzt eigentlich? Wo kommen die Wörter her? Und dieses Verhältnis von wer spricht da, für wen spreche ich, für wen denke ich, findet man vielleicht besonders prägnant, und das ist sicherlich auch kein Zufall, in der selbstreflexiven Form von Sexualität, das heißt in Masturbation zum Beispiel. Man weiß ja, dass die Erregung der Geschlechtsorgane eben nichts ist, was willkürlich vonstatten geht. Beim heiligen Augustinus gibt es in seiner Schrift über den Gottesstaat eine Passage, dass das im Paradies anders war, dass das im Paradies tatsächlich der Mann bewusst eine Erektion herbeiführen konnte. Über Frauen sagt er nichts. Aber das ist eben mit dem Sündenfall verloren gegangen. Insofern weiß natürlich jede, dass um sich irgendwie zu erregen, kann ich das einfach nicht per willkürlichem Entschluss machen, sondern ich muss anfangen, wem eigentlich dann Fantasien vorzuspielen, Geschichten zu erzählen. Das heißt, es sozusagen versuchen, indirekt zu beeinflussen, ohne die willkürliche Kontrolle darüber. Und genau das, dieser Schauplatz, der sich da auftut. Wo kommen die Fantasien her? Wem führe ich die eigentlich vor auf der inneren Leinwand? Wer lässt sich dadurch erregen? Es ist ja offensichtlich ich und trotzdem gleichzeitig irgendwie ein Fremdes in mir, dem ich da meinen Film abspielen lasse, vorführen lasse. Das ist eben dann die Frage nach dem Unbewussten. Und bei den letzten Punkten sind wir dann auch da, wo tatsächlich der Begriff des Unbewussten substanziell wird. Bei Freud gibt es ja, die meisten werden das wissen, die Unterscheidung in die drei Systeme unbewusst, vorbewusst und bewusst, wobei eben das Vorbewusste das ist, was zwar nicht aktuell präsent im Bewusstsein ist, aber jederzeit abrufbar oder anders ausgedrückt jederzeit bewusstseinsfähig. Das Unbewusste ist hingegen das, wo man, was eben tatsächlich konstitutionell dem Bewusstsein entzogen ist. Genau dieser Form von anderem Schauplatz. Und die spannende Frage ist natürlich, und das sozusagen das Kardinalsproblem jeder psychoanalytischen Erkenntnis ist, wie kann ich eigentlich einen Zugang zu etwas schaffen, einen bewussten Zugang bewusst erschließen, was konstitutionell eben dem Bewusstsein entzogen ist, nicht bewusstseinsfähig. Und das ist das Problem, an dem die Psychoanalyse rumdoktort und was sie eigentlich auch, was sie quasi nicht gewaltstreichartig vom Tisch wischen kann, sondern an dem sie sich gerade bewährt, an diesem Prozess eben das eigentlich Unmögliche doch möglich zu machen. Freud hat ja drei sozusagen alltägliche Punkte ausgemacht, wo es sich Einfallstüren zu diesem Unbewussten ergeben. Das sind erstens die Versprecher, die berühmten Freudschen Fehlleistungen. Es ist der Witz und es ist drittens der Traum. Der andere Zugang zum Unbewussten ist das, was man eben psychische Erkrankung nennt. Also wo die Tatsache, dass das Bewusstsein seine Kontrolle über das Ich nur noch eingeschränkt vorfindet oder weitgehend entzogen findet, wirklich einen Leidensdruck erzeugt. Das ist das, die Untersuchung dessen ist natürlich das, wie Freud überhaupt auf die Gedanken des Unbewussten gekommen ist, aber das als eine ubiquitäre allgemeine Struktur anzunehmen, das hat etwas mit diesen Alltagsphänomen von warum lacht man, warum verspricht man sich und warum träumt man zu tun. Und gerade der Traum ist aus Gründen, zu denen ich gleich komme, das, was Freud dann die Via Regia, den Königsweg zum Unbewussten genannt hat. Ist übrigens ganz lustig, wenn man die Traumdeutung liest, gibt es da sehr bemerkenswerte Metaphern über die Wege, die dahin führen. Via Regia ist ja wirklich so eine gerade gepflasterte Straße, wie die Römer sie durch Europa gezogen haben, während es anderswo dann irgendwie die Dorngestrüppwege über Berge und in Täler und sowas gibt. Also insofern ist das mit der Via Regia auch wieder eine Einschränkung. Es gibt da eben keinen geradlinigen, direkten Weg und genau das ist auch der entscheidende Punkt. Jetzt muss ich mal so gucken. Jetzt muss ich hier mal drauf. Okay, ja. Wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, dann würde ich an dieser Stelle, dann würden wir an dieser Stelle eigentlich immer den berühmten, exemplarischen ersten Traum der psychoanalytischen Geschichte lesen. Das ist der Traum von Irmas Injektion, der so nach den ersten 100 Seiten der Traumdeutung kommt. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Traum der psychoanalytischen Geschichte, ist immer wieder durchgedeutet worden. Ich fasse jetzt nur mal ganz kurz, um da ein Beispiel zu haben, die Sache zusammen. Es geht um eine Frau namens Irma, die zu den ersten Patientinnen Freuds gehörte. Es ist übrigens interessant, dass fast alle Leute, an denen Freud das Unbewusste studiert hat, am Anfang Frauen waren. Die berühmten Hysterikerinnen. Obwohl Freud immer gleichzeitig, sagt er, Frau, dunkler Kontinent, viel schwieriger zu verstehen als Männer. Also Irma, Patientin bei Freud, die eine psychoanalytische Kur abgebrochen hat, weil sie mit den Deutungen, die Freud ihr gegeben hat, nicht einverstanden ist und erfährt am Tag irgendwie, dass es ihr schlechter geht mit ihren hysterischen Symptomen, also körperliche Symptome, die Freud eben auf psychische und nicht auf physische Probleme zurückgeführt hat. Und Freud träumt dann am gleichen Abend, dass er eine Frau, dass er eben Irma untersucht und ihr in den Mund guckt und da sind schorfige Stellen und sie hat diverseste organische Symptome und diverse Ärzte treten hinzu und stellen falsche Diagnosen und am Ende geht es dann noch um Injektionen, die gegeben werden müssen mit Propylpräparaten, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel ich fettgedruckt vor mir sehe und wie man solche Injektionen macht. Also, das ist der Traum und dann führt er eine lange Deutung auf. Ich nehme jetzt nur mal die wichtigsten Stellen daraus. Es gibt eben in dieser, also er macht Irma Vorwürfe, dass sie die Lösung nicht akzeptiert hat, also die Lösung, die er vorgeschlagen hat. Ich sage ihr, wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld. So, und dann schaut er ihr in den Mund und denkt sich, dass sie ein künstliches Gebiss hat, bleich und gedunsen aussieht und außerdem schorfige Stellen drin. Stellt dann eben in der Deutung fest, dass das eben etwas ist, wäre das erste tatsächlich noch, dass sie die Lösung nicht akzeptiert. Irma gilt, diese zweite in den Mund gucken, schorfige Stellen finden, eben offensichtlich nichts mit Irma zu tun hat, sondern mit einer ganz anderen Frau, die er in Behandlung hatte, wo er auch hysterische Phänomene vermutet hat und die er viel gefügsamer fand, also viel bereitwilliger irgendwie die Sachen anzunehmen. Und drittens, interessanterweise noch, das ist eine ganz bemerkenswerte Fußnote, drittens außerdem bestimmte Phänomene auf seine eigene Frau hinweisen. Nämlich, da geht es um Magenschmerzen, es handelt sich natürlich um meine eigene Frau. Die Leibschmerzen erinnern mich an einen der Anlässe, bei denen ihre Scheu mir deutlich wurde. Das steht da so sehr schamhaft angedeutet. Also die Feststellung, es wird da eben ein Bild zusammengeschmolzen von Irma und einer zweiten Patientin, ich weiß nicht, ihr Name wird gar nicht mehr genannt. Es findet also eine Übertragung statt und gleichzeitig ein Vergleich, ein Traumvergleich, der dann sagt, Irma, selber schuld, unzugänglich, die andere viel netter. Genau solche Vergleiche finden dann auch statt zwischen den Ärzten. Also es werden irgendwie diverseste seiner Ärztefreunde übereinander geblendet, miteinander verglichen und im Endeffekt aber alle abgewertet. Alle stellen ja in diesem Traum immer falsche Diagnosen. Am Ende gibt es noch, eine wichtige Rolle spielt Freund Otto, der ihm nämlich auch immer Vorwürfe gemacht hat, dass seine Behandlung bei Irma falsch sei. Freund Otto, und das ist einfach so lustig, dass ich es gerne vorlese. Freund Otto möchte nämlich eine Injektion geben mit Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin. Die fettgedruckte Formel. Wie komme ich nur dazu? Am selben Abend, nach welchem ich eine Krankengeschichte geschrieben und darauf geträumt hatte, öffnete meine Frau eine Flasche Likör, auf welcher Ananas zu lesen stand und die ein Geschenk unseres Freundes Otto war. Er hatte nämlich die Gewohnheit, bei allen möglichen Anlässen zu schenken. Hoffentlich wird er einmal durch eine Frau davon kuriert. Diesem Likör entströmte ein solcher Fuselgeruch, dass ich mich weigerte, davon zu kosten. Meine Frau meinte, diese Flasche schenken wir den Dienstleuten und ich, noch vorsichtiger, untersagte es mit der menschenfreundlichen Begiftung, sie sollte sich auch nicht vergiften. Dann geht es weiter, dass das Trimethylamin ein Verweis noch auf einen weiteren Freund war, nämlich der berühmte Freund Vlies, von Wilhelm Vlies von Freud. Trimethylamin ist nämlich nach Meinung von Vlies ein Sexualbotenstoff. Das heißt, wir haben hier eine ganze Assoziationskette vorliegen, die einerseits über Otto macht vergiftet Menschen mit ekligen Fusel und mit falschen Injektionen und sonst was. Und andererseits eine Assoziationskette, die eben am Ende bei einem Sex, also von einfachen Medikamenten bei einem Sexualbotenstoff landet. Und tatsächlich gehört zu den Traumbedeutungen auch unter anderem, dass Freud, wie er am Ende sagt, davon annimmt, dass Irmas Leiden daran liegt, dass sie einfach nicht heiratet, nicht wieder heiratet. Hier geht es jetzt gar nicht um irgendwie bestimmte Aspekte von Fortschrittlichkeit in Sachen des Geschlechterverhältnisses, sondern um die Art, wie sich dann irgendwie Sexualität und so weiter einschleicht. Ja, so ähnlich wie auch bei der Scheue der eigenen Frau. Insgesamt, sagt Freud, ist die Deutung die folgende. Erstens, Irma ist selber schuld, dass es ihr immer noch schlecht geht. Sie hätte die Lösung, also sie hätte die Therapie bei ihm weitermachen können. Zweitens, er kann überhaupt nichts dafür, dass es Irma schlecht geht, denn sie hat ja organische Beschwerden. Drittens, Irma geht es schlecht, weil andere Ärzte sie falsch behandeln, sie vergiften, ihr mit falschen Ratschlägen kommen. Und viertens, Irma geht es schlecht, weil sie nicht heiratet. Also insgesamt, nachdem zunächst die Situation eine ist, wo er sich angeklagt sieht, seiner Patienten geht schlecht, ist er am Ende fein raus. Also nicht nur, dass er keine Schuld hat. Nach dem Motto, wer das so schön sagt, erstens habe ich den Eimer nicht ausgeliehen, zweitens war der Eimer schon kaputt, als ich ihn ausgeliehen habe. Und wie ist das dritte immer noch? Ja, ist jetzt nicht wichtig. Und außerdem eben noch verschiedene Anspielungen auf weitere Frauen, die er dann die er Irma als Gegenbild entgegenhält und Verschiedenes. Das heißt, was Freud hier sagt am Ende als Fazit ist, der Traum ist eine Wunscherfüllung. Und das ist eigentlich auch die Formel, auf die sich's bringen lässt. Der Traum ist eben eine Wunscherfüllung. Er stellt sozusagen halluzinatorisch eine befriedigende Situation her. Und er tut das aber nicht unverstellt, indem er das einfach, so sagt, wie es hier gesagt wird, sondern er tut das eben auf Verschiebungen, auf gewundenen Wegen, also mit dem, was wir eben hatten. Es werden Assoziationsketten geliefert, es werden verschiedene Bedeutungen in ein Bild gepackt. Zum Beispiel auch noch, was er kommentiert, das Trimethylamin, dessen Formel ich fettgedruckt vor mir sehe, das ist tatsächlich eine schon sehr buchstäbliche Andeutung. Hier ist was wichtig, genauso wie man tatsächlich beim Word-Dokument schreiben irgendwas fett hervorhebt. Das heißt, der Traum bebildert Sachen metaphorisch, verdichtet und verschiebt und stellt dadurch eben den Wunsch verstellt als erfüllt dar. Und jetzt ist die Frage eben, warum muss er das tun? Die erste Antwort ist die, weil es eben eine Zensur gibt zwischen Unbewussten und Bewussten, die eben verhindert, dass das, was im Unbewussten liegt, ins Bewusstsein kommt. Warum sie das tun sollte, ist vielleicht aus den Andeutungen schon ein bisschen klar geworden. Es geht eben um Wünsche und die Wünsche sind eben nicht immer, wie man das so schön sagt, bewusstseinsfähig. Wobei das in diesem Fall ja durchaus, muss man mal gucken. Nun ist die Zensur im Schlaf gerade nicht besonders stark oder so, was man ja erstmal denken könnte, sondern ganz im Gegenteil, die Zensur ist im Schlaf geschwächt. Und deswegen kann es überhaupt nicht dazu kommen, dass sich irgendwelche Wünsche so weit, wie es im Traum passiert, ins Bewusstsein, in die Wahrnehmung einschleichen. Das ist also die Antwort, warum der Traum eben verstellt diese Wünsche erfüllt, um die Zensur zu umgehen, um sie sozusagen abzulenken. Und Freud identifiziert dann eigentlich vier Traumbildner. Die beiden wichtigsten habe ich auch schon genannt, Verdichtung und Verschiebung. Also Verdichtung, Verschiedenes in ein Bild, Verschiebung von einem zum nächsten gehen. Und das sind eben auch Sachen, die dann nicht nur im Traum vorkommen, sondern überhaupt für das Unbewusste prägend sind. Außerdem Rücksicht auf Darstellbarkeit. Also man muss es träumen können, es muss sich verbildlichen lassen. Und viertens, und dafür ist dieser Traum auch ein sehr schönes Beispiel, die sekundäre Bearbeitung. Das heißt, der Traum ist mit dem Träumen eben nicht zu Ende, und das ist auch ein sehr wichtiger Gedanke. Der Traum ist eben mit dem Träumen nicht zu Ende, sondern was ich im Wachzustand erinnere, ist ja meistens eben nicht der Traum, wie er da war, sondern so, wie ich ihn noch irgendwie wieder zusammenkriege. Und gerade die besonders schwachen, verschwommenen Teile sind ja meistens die besonders interessanten und wichtigen. Und er wird beim Erzählen dann eben wiederum auch weiterinterpretiert. Und ein sehr schönes Beispiel für Wunscherfüllung, für also eine ganz andere Wunscherfüllung noch, ist dieser Traum, weil die ganze das Ganze nämlich damit endet, in der Darstellung, in der Traumdeutung, jedenfalls in der Studienausgabe mit einer Fußnote, in einem Brief an Flies vom 12. Juni 1900 schildert Freud einen späteren Besuch in Bellevue, dem Haus, in dem er diesen Traum hatte. Zitat: Glaubst du eigentlich, schreibt er, dass an dem Hause, der einst auf einer Marmortafel zu lesen sein wird? Hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigmund Freud das Geheimnis des Traumes. Das heißt, dieser Traum ist jetzt, quasi, und der Begriff wird noch wichtig, nachträglich noch in ein ganz anderes Wunscherfüllungsprogramm eingespeist, nämlich in dem ein Faustpfand für die Wahrheit der Psychoanalyse zu sein oder ein monumentales Grundstein eines monumentalen Werkes zu sein. Das ist so, und das ist wirklich, es ist natürlich extrem schematisiert, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen, es macht unglaublich viel Spaß. Und was auf jeden Fall auch klar wird, ist diese ganzen Vorstellungen, die man von Freud hat, Zigarre ist ein Phallus und so. Dass Traumdeutung also ein schematisches Aufnehmen von Bildern ist und dann Bedeutung draufpappen, ziemlicher Unsinn ist. Vielleicht ein schönes Beispiel daraus, es gibt dann irgendwann den Traum, den er da analysiert, da ist es ein Dirigent, der auf einem riesen hohen Turm steht. Und natürlich denkt man, Phallus-Symbol kenne ich, aber nein, es geht in dem Traum einfach nur darum, dass der Träumer ausdrücken wollte, Turm hoch überlegen. Das heißt, man muss tatsächlich auf die konkreten Bedeutungen und in einen konkreten Deutungsprozess eintreten, wenn man das Rätsel des Traumes erschließen will. So, die Frage, die sich jetzt stellt, und damit rein in das, was mich eigentlich interessiert. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum ist nun eigentlich das, was da kommt, nicht bewusstseinsfähig? Was wir da rausgekriegt haben, ist ja eigentlich ein relativ trivialer Wunsch. Also ich will nicht schuld sein an der Krankheit meiner Patientin. Es soll jemand anders und das Schicksal und die Welt sein. Und außerdem will ich besser sein als meine Ärztekollegen. Das kann man ja nun einfach so aussprechen, und Freud kann das offensichtlich auch. Und die Frage ist, warum Zensur? Und wenn man die ganzen Traumdeutungen hier liest, dann findet man immer wieder, es sind eigentlich recht triviale Wünsche. Freud möchte Professor werden. Das kommt ganz häufig raus. Also es geht viel um seine Karrierepläne. Ein kleiner Hinweis ist eben da schon zu finden, wo in diesem Specimen Dream, diesem Traumarchetypus, die Deutung abbricht oder nur verschwommen angedeutet wird. Also das sexuelle Moment, seine Frau, die ihm seine Scheu zeigt, und der sexuelle Botenstoff. Und man kann das hier vielleicht einmal. Es gibt eine Fußnote, wo Freud sagt, die kommt auch ziemlich genau an der Stelle mit den drei Frauen, also seine eigene Frau, die Patientin und Irma, die da zu einer Person zusammengefügt werden. Ich ahne, dass die Deutung dieses Stücks nicht weit genug geführt ist, um allem verborgenen Sinn zu folgen. Wollte ich die Vergleichung der drei Frauen fortsetzen, so käme ich weit ab. Und dann Gedankenstrich, jeder Traum hat mindestens eine Stelle, an welche er unergründlich ist, gleichsam ein Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt. Und dieses Bild von dem Unerkannten, das kommt an einer anderen Stelle noch, sehr viel später wird es nochmal wieder aufgenommen, wo er nochmal sagt, in den bestgedeuteten Träumen muss man oft eine Stelle im Dunkeln lassen, weil man bei der Deutung merkt, dass dort ein Knäuel von Traumgedanken anhebt, der sich nicht entwirren will. Also nicht irgendwie auf der geraden Via Regia zugänglich und nicht mal durch Gestrüpp durch. Der sich nicht entwirren will, aber auch zum Trauminhalt keine weiteren Beiträge geliefert hat. Dies ist dann der Nabel des Traums, die Stelle, an der er dem Unerkannten aufsitzt. Auch wichtig, es geht nicht ums Unbewusste, sondern ums Unerkannte. Die Traumgedanken, und jetzt verschiebt sich dieses Bild vom Nabel nochmal ein bisschen, die Traumgedanken, auf die man bei der Deutung gerät, müssen ja ganz allgemein ohne Abschluss bleiben, nach allen Seiten hin in die netzartige Verstrickung unserer Gedankenwelt auslaufen. Aus einer dichteren Stelle dieses Geflechts erhebt sich dann der Traumwunsch wie der Pilz aus seinem Myzelium. Also Myzelium ist ja dieses ganze Gewirr unter der Erde, wo dann manchmal so ein Pilz hochkommt. Das sind sehr, also dieses ganze Nabelbild könnte man noch sehr viel weiter verfolgen, was das jetzt eigentlich mit Mutter und wo kommen die kleinen Kinder her und diesen ganzen Fragen zu tun hat. Um erstmal bei dem Pilz zu bleiben, wir sehen also, dass man die Deutung eben weitertreiben kann. Das heißt, ich kann ja bei jeder Deutung immer weiter fragen, okay, und warum ist dir das bei Irma so wichtig? Warum willst du eigentlich Professor werden? Beim Professor werden kommt man dann auf Freuds Vatergeschichte. Und. Das heißt, genau wie die sekundäre Bearbeitung quasi in die Zukunft nie aufhört, das Weiterspinnen des Traums, findet man auch die Deutung in die Vergangenheit, kann immer weitergehen. Und das heißt, wir haben nicht, wenn wir wie hier einen latenten Trauminhalt weitgehend entziffert haben, die ganze Sache fertig in der Hand und können uns jetzt das ganze Verdrängen und so weiter sparen, weil jetzt ist das ja bewusst, sondern wir haben dann tatsächlich irgendwie von einem riesigen Geflecht wirklich nur einen einzigen Pilz. Und selbst den trennen wir relativ gewaltsam ab von den Gedanken, aus denen er sich speist. Man kann eben an diesem Traum sehen, wie es weitergeht. Und in die gleiche Richtung geht auch ein Gedanke von Freud, der sagt an verschiedenen Stellen, jeder Traum speist sich letztendlich aus einem verdrängten kindlichen Wunsch. Das heißt, bezieht seine ganze Energie, seine Wunschenergie und auch das, was es ihn eben gefährlich macht, zum Verdrängen macht, nicht aus sich selber, sondern weil er wiederum auf frühkindliche Urverdrängte, heißt das manchmal, Wünsche verweist. Also solche, die tatsächlich Wall und unbewusst und kein Hinkommen gibt. In diesem Zusammenhang, und das wäre dann das letzte Zitat aus der Traumdeutung, gibt es noch eine ziemlich wichtige Stelle, die, wie viele wichtige Stellen, ich hatte ja schon mal gesagt, als Fußnote angefügt sind. Eine übrigens, die ihn auf eine bestimmte Art mit Marx verbindet, wie Žižek das sagt. Also Freud schreibt, ich fand es früher einmal so außerordentlich schwierig, die Leser an die Unterscheidung von manifestem Trauminhalt und latenten Traumgedanken zu gewöhnen. Also manifester Trauminhalt, Untersuchung von Irma, latenter Traumgedanke, die Deutung. Immer wieder wurden Argumente und Einwendungen aus dem ungedeuteten Traum, wie ihn die Erinnerung bewahrt hat, geschöpft und die Forderung der Traumdeutung überhört. Nun, da sich wenigstens die Analytiker damit befreundet haben, für den manifesten Traum seinen durch Deutung gefundenen Sinn einzusetzen, machen sich viele von ihnen einer anderen Verwechslung schuldig, an der sie ebenso hartnäckig festhalten. Sie suchen das Wesen des Traums in diesem latenten Inhalt und übersehen dabei den Unterschied zwischen latenten Traumgedanken und Traumarbeit. Der Traum ist nicht, im Grunde nichts anderes als eine besondere Form unseres Denkens, die durch die Bedingungen des Schlafzustandes ermöglicht wird. Die Traumarbeit ist es, die diese Form herstellt. Und sie allein ist das Wesentliche am Traum, die Erklärung seiner Besonderheit. Das heißt, wenn man das wirklich diesen Gedanken mit der Form ernst nimmt, es ist tatsächlich am Traum nicht das Entscheidende. Also, das ist natürlich auch wichtig, aber es ist eben nicht das Wesentliche. Wie ist es mit dem Professor werden und so? Sondern das Wesentliche, das, was sich da zeigt, ist tatsächlich das Verschieben und Verdichten. Das und nicht der, also vielleicht besser so gefasst, das eben dieses Verschieben und Verdichten, das Bewegen des Wunsches und nicht der latente Traumgedanke, das ist das, worin die Verbindung zum Unbewussten besteht. Und da würde ich jetzt weitermachen, um das nochmal zu zeigen, genau diese Form von Bewegung, von sich verschieben, von übertragen, von sich verschlüsseln und weiterentstellen, als die Bewegungsform des Unbewussten und damit eben auch immer als das Wesentliche des Unbewussten und damit auch das Wesentliche für die psychoanalytische Deutungsarbeit nochmal allgemeiner auf ein paar Begriffe der Psychoanalyse einzugehen. Psychoanalyse ist, könnte man sagen, insgesamt eine Übersetzungswissenschaft beziehungsweise eine Übersetzungskunst. Und es wäre wirklich interessant, daraufhin, das habe ich leider, ist mir zu spät eingefallen, der Gedanke, das nochmal diesen einigermaßen anerkannten Gedanken mit Benjamins Theorie des Übersetzers zu vergleichen. Aber ich glaube, da würde man einiges finden, was das nochmal klarer macht. Wenn wir zum Beispiel den Begriff Trieb nehmen. Trieb ist ja einer der wirklich ziemlich am schwersten zu fassenden Begriffe der Psychoanalyse. Bisher in der Traumdeutung kommt er nicht vor, da geht es wirklich nur um Wünsche. Trieb ist ja auch einer der verrufensten Worte, da denkt jeder gleich an Dampfkesselmodell und Instinkt und Menschen können nicht anders und sind determiniert und quasi nicht besser als Tiere und sonst was. Trieb ist aber durchaus ziemlich anders gefasst. Und Trieb ist auch wesentlich als eine Übersetzung von etwas gefasst, als ein Medium selber von Verschiebung. Trieb ist, so wird es beim ersten Mal, als er vorkommt, bei Freud definiert, nämlich in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle. Zum Unterschiede vom Reiz, der durch vereinzelte und von außen kommende Erregung hergestellt wird. Trieb ist so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen. Wobei man Abgrenzung hier eben vielleicht eher so verstehen kann, dass es hier wirklich um einen Grenzbegriff geht. Aber wir sehen eben, der Trieb ist nicht das Biologische an sich oder was auch immer, so wie man das vielleicht beim Instinkt machen könnte, sondern der Trieb ist schon selber etwas, eine Repräsentanz, etwas, was etwas darstellt, also schon eine psychische Übersetzung von etwas Physischem. Weiter geht es dann aber wiederum bei Freud. Freud unterscheidet ja beim Trieb irgendwie vier wesentliche Elemente. Gucken, ob ich sie noch zusammenkriege. Ziel, Drang, Objekt und das vierte fällt mir gerade nicht ein. Wobei das, wie er sagt, das Objekt das Variabelste am Trieb ist. Und in der weiteren Verwendung des Begriffs Trieb in der Freudschen Theorie kann man zeigen, dass letztendlich der Trieb selber schon eine Repräsentanz wiederum jeweils durch seine Objekte, auch durch seinen Drang, seine Zielrichtung, was auch immer, repräsentiert wird. Stimmt sein Affekt, seinen ökonomischen Betrag. Das ist das vierte. Das heißt, der Trieb selber muss wiederum in den Objekten, mit denen er sich verknüpft, mit der Art, wie er sich ausdrückt, mit den Affekten, mit denen er verknüpftes, also Angst, Lust, was auch immer, dargestellt werden, repräsentiert werden. Und Freud sagt dann auch sehr deutlich, wo haben wir das? Ein Trieb kann nie Objekt des Bewusstseins werden, nur die Vorstellung, die ihn repräsentiert. Er kann aber auch im Unbewussten nicht anders als durch die Vorstellung repräsentiert sein. Und weiter, würde der Trieb sich nicht an eine Vorstellung heften oder nicht als ein Affektzustand zum Vorschein kommen, so könnten wir nichts von ihm wissen. Das heißt, der Trieb selber fungiert da als eine Art schwarzes Loch. Schwarze Löcher kennt man ja aus der Astronomie, nicht? Die sieht man auch immer nur dadurch, dass sie Licht einsaugen. Also immer nur indirekt. Nie, man kann ein schwarzes Loch eben nie ansehen. Die Schwierigkeiten damit, was es heißt, etwas zu repräsentieren, was eigentlich gar nicht an sich repräsentiert werden kann und was das für Auswirkungen hat, dazu komme ich gleich. Ich mache einfach noch ein paar andere Beispiele, wo man immer wieder dieses Verfahren von Verschiebung, Entstellung sehen kann. Wir finden in all diesen Konzepten von Psychoanalyse, also Primärprozess und Sekundärprozess. Primärprozess, das Allogische, die Verhaltensweise des S, des Frühkindlichen, wie auch immer, was keine Widersprüche kennt, keine Zeit, kein Vorher, Nachher, keine Kausalität, muss übersetzt werden in einen Sekundärprozess, also in eine logische Bearbeitung. Es müssen Wahrnehmungen in Erinnerungen übersetzt werden, Erinnerungen wiederum ins Bewusstsein übersetzt werden. Es müssen Wahrnehmungen in Sachvorstellungen übersetzt werden. Die sind dann auf der unbewussten Ebene, Sachvorstellungen in Wortvorstellungen, die sind auf der bewussten Ebene. Es muss sich das eine an das andere anlehnen. Es wird dies durch das ersetzt. Es werden Erinnerungen nur in Form von Deckerinnerungen und so weiter. Ich schmeiße jetzt einfach ein paar Begriffe, das würde viel zu weit führen, das alles auszuführen. Wichtig ist eben, wir haben immer wieder, dass die Psychoanalyse Übersetzungen verfolgt. Übersetzungen von etwas, wo das Original gleichzeitig beim Übersetzen sich in immer weitere Ferne verschiebt. Quasi, weil ich immer nur, egal wie weit ich komme, immer nur wieder auf eine Übersetzung stoße. Wo eben das, was einem das Sicherste zu sein scheint, das, was ich fühle, das, was ich will, das, was ich spüre und so, vollkommen unsicher wird, weil, es ist ja nur daran geknüpft, es kann sich ja wieder verschieben, Affekte können sich wandeln von Lust in Angst und umgekehrt und jeder weiß ja auch, wie zweideutig sowas sein kann. Wenn wir versuchen, es zu fassen zu kriegen, ist das Unbewusste, ist es immer schon vermittelt, nicht es selber entstellt. Und diese Logik von Verschiebung, auch von Verschiebung von einem Trieb auf den nächsten, von Anlehnung nennt Freud das. Also Triebe finden ähnliche Triebe, übertragen dann ihre Besetzungen darauf und so weiter. Das ist eben das, was uns schon begegnet ist bei diesen Formen von Verschiebung, von Verdichtung im Traum. Und man kann letztendlich sagen, es gibt im gewissen Sinne diese Repräsentanz, die da etwas repräsentiert, was es ohne es überhaupt nicht zugänglich wäre. Auf eine bestimmte Art formt eben diese Repräsentanz das Repräsentierte selber. Oder wenn man das so ein bisschen schlagwortartig, die Wiederkehr des Verdrängten konstituiert erst das Verdrängte oder das Symptom geht seiner Ursache voraus. Das heißt, erst darin, immer wenn wir es irgendwie versuchen zu fassen zu kriegen, kriegen wir Repräsentationen zu fassen, also genau das, das zu Erklärende. Das ist eben auch der Grund, warum Psychoanalyse letztendlich nie positivistisch verifizierbar ist. Tatsächlich keinem Wissenschaftskriterium des Apparats genügt und man sieht eigentlich immer die erbärmlichen und elenden Folgen, wenn der offiziellen akademischen Psychoanalyse, wenn sie das tut, wenn sie irgendwie Evaluationen macht und versucht, irgendwelche Belege in der erwarteten Form vorzulegen. Weil Psychoanalyse eben eine Übersetzungswissenschaft, also eine Übersetzungskunst immer gleichzeitig ist, wo das Original nie dingfest zu machen ist, weil sie das ist, kann sie eben immer nur in Auseinandersetzung mit einem Subjekt entstehen. Das Wahrheitskriterium der Psychoanalyse ist also nie ein, wie auch schon beim Traum gesagt, ein an und für sich Stimmen, ja oder nein, sondern sagt diese Deutung die Wahrheit des Subjekts. Wahrheit des Subjekts wirklich im doppelten Genitiv. Also sagt sie die Wahrheit über das Subjekt und sagt sie eine Wahrheit, die das Subjekt als seine annehmen kann, als eine, die dem Subjekt selber stimmig ist. Deswegen ist erstens Therapie und Theorie bei der Psychoanalyse, so sehr sie auseinanderfallen, doch wieder nie ganz zu trennen. Und zweitens, deshalb kann die schönste Deutung völlig belanglos, tatsächlich bedeutungslos sein, wenn sie dem Subjekt nichts sagt. Sie muss tatsächlich, wie das Subjekt selber vorgeht, indem sein Unbewusstes Repräsentanzen schafft, um seine Triebe auszudrücken, wie es seine Triebe formt dadurch, dass es ihnen ein Objekt gibt, wie es auch eben diese Triebe verändert und seine Ursache verändert, wenn es ihnen ein anderes Subjekt gibt. Genauso setzt letztendlich die Psychoanalyse genau diese Form der, sagen wir mal, unbewussten Selbstdeutung fort, nur tatsächlich mit einem Zweck, die Verschiebung und die Verdichtung zu stärken, aus irgendwelchen falschen Fixierungen, falschen Vereindeutigungen, aus Regressionen und sowas zu befreien. Oder, wie Lacan das mal so schön sagte, don't compromise your desire, wie heißt das auf Deutsch noch, gib nicht nach in deinem Begehren. Womit wir es also zu tun haben, ist eine Logik immer von, der Begriff ist ja schon gefallen, von Nachträglichkeit. Die Deutung der Psychoanalyse ist immer nachträglich und in der Deutung konstituiert sie das Gedeutete, ohne willkürlich zu werden. Insofern eben, als es dieses Kriterium gibt, spricht es die Wahrheit über das Subjekt, spricht es die Wahrheit des Subjektes an. Nachträglichkeit ist immer gleichzeitig die Logik des Triebes, der erst, indem er sich repräsentieren lässt, zu einem wird, ist aber eben auch gleichzeitig die Erkenntnislogik der Psychoanalyse. Das klingt alles immer total strange, mystisch und so weiter, wenn man das hört. Gleichzeitig ist Nachträglichkeit auf einer bestimmten Ebene, ähnlich wie das Unbewusste, eine ganz alltägliche Erfahrung. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir sprechen, das kennt man gerade bei Nebensätzen. Bei Nebensätzen im Deutschen kommt das Verb immer ganz am Ende, das Vollverb. Oder bei Perfektform, hat, er hat oder sie hat das und das und das und das und das und das und das und das und das und dann ganz am Ende kommt das Verb. Vielleicht noch mit dem Nicht vorher. So, und solange ich nicht weiß, was da kommt, solange hat das Gesagte nur eine mäßige Bedeutung und erst dadurch, dass am Ende kommt, gemacht oder nicht gemacht zum Beispiel, wird die Bedeutung des ganzen Vorhergesagten, wie sie sozusagen immer schon gegeben war, klar. Und man weiß ja auch, wie man misslungene Sätze tatsächlich retten kann, indem man ihnen nachträglich eine neue Bedeutung gibt. Also man fängt an, irgendwie in eine echt falsche Richtung zu argumentieren und kriegt aber noch die Kurve dabei und stellt fest, ah genau, das hat, darauf wollte ich eigentlich immer schon hinaus. Wer irgendwie ein bisschen was von Musiktheorie kennt dort dass die sogenannte enharmonische Verwechslung, die enharmonische Umdeutung, wo ein bestimmter Akkord durch das, was dann auf ihn folgt, eine neue Bedeutung gewinnt. Also zum Beispiel dann nicht mehr die Tonika von C-Dur ist, sondern, das ist jetzt vielleicht der Dominant-Sept-Akkord von F-Dur. Keine Ahnung. Also Musik ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für Nachträglichkeit und für Deutung und überhaupt der Begriff Triebleben der Klänge, den Schönberg benutzt hat, ist einer, den man wirklich nochmal psychoanalytisch füllen müsste. Wenn wir uns verlieben, kennen wir die Nachträglichkeit immer. Also irgendwann stellt man fest, okay, die ganzen Verhaltensweisen, die ich hier gezeigt habe, die waren wohl, weil ich die Person irgendwie toll fand und immer natürlich beliebt in diesen, wird immer beliebt in Fernsehserien, wenn sich zwei immer ganz doll streiten und dann im Bett landen und dann wird nachträglich klar, aha, sie haben sich immer schon gestritten wegen der Spannung zwischen ihnen, der erotischen, was so geknistert hat. Und jeder weiß ja auch, wenn man sich dann mal, oder das ist eine Erfahrung, die sehr viele machen, wenn man sich dann mal so unterhält, wie man eigentlich zusammengekommen ist, dann gibt es immer so das Gefühl, okay, du hast da doch irgendwie die und die Avancen gemacht. Nein, das habe ich gar nicht. Ich dachte, du warst das, der da und da. Und man stellt dann fest, dass Handlungen, denen man selber in dem Moment überhaupt nicht die Bedeutung zugemessen hat, nachträglich eine ganz bestimmte Bedeutung hatten, die einem auch nachträglich völlig klar ist und die sie aber nie gehabt hätten, wenn sie nicht zu einem bestimmten Ergebnis geführt hätten. Quasi das Umgekehrte vom Streit. Du hast das gesagt, nein, du hast das gesagt. Wir kennen die Logik der Nachträglichkeit, ein letztes Beispiel, auch aus der Marx'schen Theorie. Einmal finden wir das macht die ESF ja immer sehr gerne, dieses warum die Kritik der politischen Ökonomie wahr und hemmungslos polemisch zugleich ist, weil sie ihre Bestätigung erst in der Zukunft findet, weil erst wenn wir den Kommunismus haben, ist sie immer schon wahr gewesen. Wenn wir den nie kriegen, war sie es auch nie. Wir finden die Logik aber zum Beispiel auch, wir finden die Logik auch bei der Frage, wo kommt eigentlich der Wert her, der nicht umsonst solche Ähnlichkeit mit der Frage hat, wo kommen eigentlich die kleinen Kinder her? Entstammt er aus der Zirkulationssphäre, entstammt er aus der Produktionssphäre? Naja, er stammt schon aus der Produktionssphäre, aber er muss hinterher anerkannt werden als solcher, sonst ist er nie wert gewesen. Wenn er als solcher anerkannt wird, dann war er immer schon wert. Und ist egal. Und die Logik der Nachträglichkeit ist das, hat vielleicht am besten Walter Benjamin, nein, es war Hugo von Hoffmannsthal, Benjamin zitiert das nur, in dem Satz gesprochen, was nie geschrieben wurde, lesen. Das heißt, die Zeichen deuten, die erst in dem Moment auch zu Zeichen sind, die aber dann tatsächlich auch immer schon etwas bedeutet haben. Ich kann nochmal die Stelle, weil sie ist kurz und einfach so unglaublich prägnant und großartig. Was nie geschrieben wurde, lesen, das ist in der Theorie, in der Lehre vom Ähnlichen. Dies Lesen ist das Älteste, das Lesen vor aller Sprache, aus den Eingeweiden, den Sternen oder Tänzen. Später kamen Vermittlungsglieder eines neuen Lesens, Runen und Hieroglyphen in Gebrauch. Die Annahme liegt nahe, dass dies Stationen wurden, über welche jene mimetische Begabung, die einst das Fundament der okkulten Praxis gewesen ist, in Schrift und Sprache ihren Eingang fand. Dergestalt wäre die Sprache die höchste Stufe des mimetischen Verhaltens und das vollkommenste Archiv der unsinnlichen Ähnlichkeit, ein Medium, in welches ohne Rest die früheren Kräfte mimetischer Hervorbringung und Auffassung hineingewandert sind, bis sie so weit gelangten, die der Magie zu liquidieren. Und dann geht es weiter, dass eben diese Ähnlichkeit, die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten scheint an ein Zeitmoment gebunden. Es ist wie das Dazukommen des Dritten, des Astrologen, zu der Konjunktion von zwei Gestirnen, die im Augenblick erfasst sein will. Das Dazukommen des Dritten ist im Prinzip das, was der Psychoanalytiker oder die Psychoanalytikerin tut, womit sie aber eigentlich auch nur das tut, was das Subjekt selber schon getan hat, beziehungsweise andere Personen, also andere Figurationen des Dritten. Wie kommt jetzt also Nachträglichkeit in der Psychoanalyse vor? Der Begriff stammt vor allen Dingen aus der Wolfsmann-Analyse von Freud, die ja auch relativ berühmt ist. Da wird der Begriff sehr ausführlich diskutiert. Die Geschichte des Wolfsmanns, das hat immer so einen komplizierten Namen. Aus der Geschichte einer infantilen Neurose. Gibt es versuche das mal sehr kurz zu machen. Es geht im Wesentlichen um folgendes Problem. Es geht darum, der Wolfsmann heißt halt Wolfsmann, weil im Zentrum dieser ganzen Analyse ein Traum steht, den er auch immer wieder träumt, sozusagen so eine Art Schlüsselszene. Und zwar ein Traum von Wölfen, die vor seinem Fenster lauern. Und dieser Traum hat sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die man jetzt außer Acht lassen kann. Ein wesentliches Moment da drin ist jetzt das Folgende, dass diese Wölfe etwas repräsentieren, was der kleine Wolfsmann eben erlebt hat. Diese Wölfe stehen nämlich für zwei kopulierende Hunde, die der Junge in, ich weiß gar nicht mehr in welchem Alter, gesehen hat und die sich eben von hinten begattet haben. Und darüber kommt Freud dann auf die sogenannte Urszene zu sprechen. Diese Tiere stehen nämlich einerseits selber für das Rätsel der Sexualität und andererseits kodifizieren sie selber wieder etwas, was er noch davor gesehen hat, nämlich mit anderthalb Jahren seine Eltern, sagt Freud, wie sie sich, wie das dann so schön heißt, atergo begattet haben. Und er führt das in ganz vielen Details aus, warum das bestimmt so war. Also, Junge sieht seine Eltern beim Sex von hinten, aktiviert diverseste Sachen, sieht nochmal dann diese Hunde, dadurch wird diese Szene wieder erinnert und dann sieht er später nochmal irgendwie die Putzfrau der Familie, die Gruscha auf den Knien irgendwie den Boden wischen von hinten und das tut dann wieder was. Und das Entscheidende ist jetzt, dass Freud eigentlich dann ziemlich gewunden und immer hin und her und so überlegt, stimmt das jetzt eigentlich mit dieser Urszene? Und oder ist das wiederum eine Fantasie? Und ist das etwas, was er sich nur fantasiert hat, weil er diese Hunde gesehen hat? Oder? Oder hat er diese Hunde vielleicht so gar nicht gesehen? Und es kommt nicht darauf an, auf die Lösung, die er dann am Ende hat, die wird dann zum Teil sehr wild mit ererbten Erinnerungen. Es kommt darauf an, auf die Logik der Nachträglichkeit, die er dabei entwickelt, nämlich, dass die Hundeszene quasi die Urszene, die Szene mit seinen Eltern, die er als anderthalbjähriger gesehen hat, quasi nachträglich belichtet. Das heißt, in dem Moment gewinnt diese quasi bedeutungslos abgespeicherte Szene eine Bedeutung, weil sie schlagartig klar macht, was ist damals eigentlich passiert. Da klar gemacht, okay, das war eine sexuelle Szene. Und in dem Moment wird sie zur Urszene des Subjekts, und Ur ist hier, das ist eben ganz wichtig, ist bei Freud eigentlich fast nie in dieser Logik des Ersten, des Urtümlichen, da wo alles herkommt, sondern immer in dieser, eigentlich eher in einer Logik des Ursprungs, wie bei Benjamin, also der Sprung, der Sprung, der irgendwo zwischen einem, in einer linearen Zeit läuft, also ein, quasi ein Riss irgendwo, ein Riss, in dem dann das Subjekt entsteht. Und dafür ist es dann für Freud wirklich gar nicht mehr so wichtig, ob es die wirklich gegeben hat oder nicht. Es könnte auch wirklich komplett eine Fantasie sein. Diese Hunde könnten auch komplett eine Fantasie sein. Wichtig ist quasi die nachträgliche Bedeutungsgebung, die da passiert, die sich wirklich an alles Mögliche anlehnen kann und ihm eben dann verrät, wo kommen die Kleinen, ja, wo komme ich her, was ist das Rätsel des, was ist das Rätsel der Lust, was ist das Rätsel der Geschlechter und so weiter. Man könnte ja dann auch noch wieder weiter zurückgehen und so weiter. Die Frage ist jetzt, warum ist diese Urszene eigentlich so entscheidend? Was heißt das, dass sie abgespeichert wird ohne Bedeutung? Und da kommen wir dann zu den eigentlich spannenden politischen Fragen oder die für Gesellschaftskritik wesentlichen Fragen. Die Logik der Nachträglichkeit hilft nämlich tatsächlich, sich überhaupt so etwas wie Subjektkonstitution vorzustellen. Und zwar jenseits irgendwie der blöden Frage, was kommt denn aus Menschen, was ist individuelle Zufälligkeit, was ist angeboren und was kommt von der Gesellschaft. Jeder kennt das Problem, Kinder werden sozusagen in einem natürlich erstmal privaten Rahmen vorgeprägt, die sind eben schon fähig, in einer wertförmigen Welt zu funktionieren, bevor sie jemals mit Arbeit, Kapital und sowas konfrontiert worden sind. Und da kommt man dann ziemlich schnell in ziemliche Erklärungsnöte. Und diese Idee der Nachträglichkeit liefert hier einen Schlüssel, um da rauszukommen. Sie sagt eben nämlich, natürlich können im Lichte späterer Ereignisse frühere eine bestimmte Bedeutung annehmen und dann auch verursachend für das Subjekt, also eine Selbstverursachung des Subjektes werden. Dazu müssen, und das ist dann an dieser Stelle entscheidend, dazu müssen diese Eindrücke allerdings abgespeichert werden tatsächlich, und dieses Abspeichern als etwas zunächst Bedeutungsloses, was darauf wartet, dass nachträglich Bedeutung kommt, was darauf wartet, belichtet zu werden im Nachhinein. Diese Szenen sind fast immer ja traumatische Szenen. Das heißt mit anderen Worten, man kann sagen, wie sich Subjektkonstitution vollzieht, und sie vollzieht sich ja immer als traumatische Einschnitte, als schreckliches Erleben davon, dass ich ein ohnmächtiges Menschenbündel bin, dass ich nicht alles bin, dass ich quasi ein, wie Freud das mal in einem Brief an Flies gesagt hat, was ist am Anfang eigentlich da? Nichts, aber. Und dass ich quasi eigentlich dieses Nichts mit einem kleinen Aber dahinter nur bin und nicht mehr. Man kann das natürlich auch immer konkretisieren in Sauberkeitserziehung, in Entwöhnung von der Mutterbrust, in zur Schule geschickt werden und in den Kindergarten geschickt werden, in Brüderchen oder Schwesterchen bekommen, diese ganzen traumatischen Einschnitte funktionieren eben dann als Urbilder wirklich gesellschaftlicher Gewalt, die durch das, was man dann, was später erlebt wird, nachträglich belichtet werden. Das heißt, dass man sich schon immer, und diese Gesellschaft reproduziert natürlich unendlich viele Ohnmachtserfahrungen, dass man sich in diesen Ohnmachtserfahrungen wiedererkennt, sie zum Beispiel nicht als eine Zumutung begreift, sondern, naja, genau, so ist das. Da komme ich her. In diesem Fall eben der Urszene, warum ist das eigentlich traumatisch, die Eltern beim Sex zu erleben? Vielleicht wird dadurch Trauma heißt ja einfach nicht irgendwie Papa oder Papa haut. Das auch, aber Trauma heißt natürlich noch viel mehr. Traumatisch ist in dem Moment tatsächlich die Konfrontation mit einer fremden Lust. Das wird natürlich nochmal verstärkt durch dieses Atergo-Moment, was natürlich immer so quasi vom Blick schon was Gewalttätiges hat, muss aber nicht. Und das ist, warum dies eben traumatisch ist, hat etwas mit dem zu tun, was Jean Laplanche die allgemeine Verführungstheorie nennt. Also allgemeine Verführungstheorie heißt, kleine Babys werden verführt von ihren Bezugspersonen. Die Pflege ist immer schon sexualisiert. Mit der Milch kommt das Begehren. Das Kind kriegt quasi die Frage gestellt, was bin ich für die Eltern? Was ist in mir, was deren Begehren weckt? Ganz materialistisch natürlich, weil es ohne das Begehren der Eltern verhungern würde. Wenn die nicht Lust darauf hätten, dieses Kind zu füttern, dann hätte es irgendwie ziemlich wenig Chance. Also ist das schon sehr, sehr wichtig, für das Kind geliebt zu werden. Stellt immer die Frage, mich völlig unfähiges, ohnmächtiges Bündel, was noch nicht mal irgendwie meine Körperteile hier kontrollieren kann, das L'Omelette, wie Lacan das nennt, also nur so das zerfließende Wesen, Mensch und Omelette zusammen. Was ist in dem, was mich begehrenswert macht? Und dann kriegen die Eltern da irgendwie, dann kriegt es so mit, okay, ich werde begehrt, und dann sieht es, dass die Eltern eine ganz andere, eine fremde, eine Lust haben, aus der das Kind ausgeschlossen ist. Und das ist eben das Traumatische daran. Und das bindet sich dann eben ein in die diversen weiteren Traumatisierungen. Aber das ist dann eben dieses Moment des auch Feststellens, ich bin getrennt. Ich bin nicht alles für die Mutter. Ich bin überhaupt nicht alles. Mir fehlt etwas. Mir fehlt nämlich das, was zum Beispiel Vatern oder wer auch immer der Mutter geben kann. Die da auch ganz anders als auf mich reagiert. Und deshalb ist eben auch das Moment der Geschlechterdifferenz, der Erfahrung der Geschlechterdifferenz so entscheidend, weil diese Geschlechterdifferenz sozusagen der erste sinnfällige Ausdruck dafür ist, dass manche Menschen etwas haben, was andere nicht haben, je nachdem, was es dann genau ist, dass Menschen verschieden sind und ich auch nur einer der vielen Verschiedenen. Das heißt, wir haben also eine Urszene, eine traumatische Urszene, eine, wo das Subjekt mit der fremden Lust konfrontiert wird, dem es dann nachträglich auch eine Bedeutung gibt, als diese Lustbedeutung. Und die Frage ist dann tatsächlich, welche Bedeutung wird dem gegeben? Und Das ist eben das, was die allgemeine Führungstheorie von Laplanche meint. Das ist eben das Rätsel des anderen Begehrens. Das Rätsel des Begehrens der anderen. Die, was meinen die Blicke, was meinen die Eltern, was meint das Stöhnen, was meint die Lust und so weiter. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall einer der Ansatzpunkte, wo man weitergehen müsste, wenn man fragt, Theorie des autoritären Charakters zum Beispiel. Es gibt ja diverseste Antworten, die man darauf, die ein Subjekt darauf geben kann, auch immer wieder erneuern kann, die sehr viel mit Ohnmachtserfahrung, Kompensation dieser Erfahrung durch Allmacht, also Leugnung dessen, dass man nicht alles ist, dass ich nicht, dass das Subjekt nicht alles ist, Leugnung des anderen Begehrens und so weiter, der Versuch eben, diese Ohnmachtserfahrung ja, zu verwerfen, heißt das dann bei Freud, wieder in Allmacht zu verwandeln. Quasi also narzisstische Lösungen, Versuche wieder Bilder von Ganzheit herzustellen. Und weil die natürlich irgendwie nie richtig funktionieren, werden sie so gewalttätig. Man findet, ich muss ja immer Sachen weglassen, sonst wird das viel zu viel. Man findet zum Beispiel gerade in der Theorie des autoritären Charakters eine sehr interessante Figur. Die Theorie des autoritären Charakters beschäftigt sich ja eigentlich mit ödipalen Prozessen, also mit dem, was eigentlich viel, viel später, also später in der Subjektentwicklung auftritt, wo ich denke, die leben natürlich immer schon davon, dass sie das Vorhergehende deuten, dass sie diese traumatischen Urszenen deuten. Aber es findet sich zum Beispiel eine Figur, die Adorno in den Studien ja eigentlich auch die zeitgemäßeste nennt, nämlich den sogenannten manipulativen Charakter. Also einer, der gar nicht mehr in dieser Dialektik von Auflehnung und Unterwerfung drin ist gegenüber dem Vater, sondern ja quasi irgendwie komplett jenseits davon ist. Einer, der also eigentlich überhaupt gar keinen Weltbezug mehr hat und deswegen gerade mit den Dingen schalten und walten kann, wie er will. Und dieser manipulative Charakter, den könnte man ziemlich gut so beschreiben, wie Freud das in der Schreber-Analyse getan hat. Freud beschreibt der Senatspräsident Schreber ist eigentlich der berühmteste Fall eines Psychotikers des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts. Da hat man diese Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken geschrieben. Da hat Freud eine große Analyse über die Psychose geschrieben. Das ist übrigens ein tolles Buch zu lesen. Es geht um flüchtig hingemachte Männer und große Verschwörungen und alles. Aber die entscheidende Einsicht, die Freud da hat, ist, welche Rolle der Weltuntergang bei Schreber spielt. Bei Schreber gibt es nämlich irgendwann einmal einen Weltuntergang. Und danach sieht die Welt zwar irgendwie so aus, wie sie aussehen sollte, aber irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und die Sachen sind einfach so ein bisschen flüchtig hingemacht. Und das sind eben die flüchtig hingemachten Männer. Und sie sind nur oberflächlich. Und so. Und Freud deutet, dass dieser Freud deutet, dass da eigentlich das passiert ist, was auch im Faust einmal beschrieben wird. Die Idee, du hast sie zerstört, die schöne Welt mit mächtiger Faust, sie stürzt, sie zerfällt, ein Halbgott hat sie zerschlagen. Mächtiger der Erdensöhne, prächtiger baue sie wieder, in deinem Busen baue sie auf. Das heißt, was hat Schreber gemacht? Er hat einfach sämtliche Triebenergie, Triebbesetzung von der Außenwelt abgezogen. und sie damit tatsächlich zerstört. Er hat seinen Weltzugang abgeschnitten und, was damit eben einhergeht, sie komplett auf sich verwandt, also den sich selbst als einziges liebenswertes Objekt gesetzt. Und damit ist die Welt tatsächlich zerstört. So, und das, was er dann macht als Halluzination, die flüchtig hingemachten Menschen, baut eben den Weltbezug wieder auf. Und diese Vorstellung eben von Libido komplett abziehen von der Welt, quasi das Begehren an sich zu verleugnen, sie nur noch auf die eigene Großartigkeit zu richten, das, glaube ich, kann man ziemlich gut kurzschließen mit dem, was Adorno da über den manipulativen Charakter schreibt. Der kann dann tatsächlich mit den Dingen verfahren, weil er überhaupt keinen Bezug zu ihnen hat, weil die Welt, so wie sie ist, eigentlich keine Bedeutung für ihn hat. Das heißt aber andererseits auch, dass Denken, wenn es funktionieren soll, nur funktionieren kann als Objektivität durch libidinöse Besetzung der Objektwelt, also durchs Begehren hindurch. Gut, ich mache jetzt mal einen kurzen Abschluss, man könnte das in die verschiedensten Richtungen weiterverfolgen. Diese Form, also das Begehren zu verleugnen, der Hass aufs Begehren an sich als etwas Bedrohliches, Traumatisches, als etwas, was mich irgendwie in Frage zu stellen scheint, verunsichert, dem ich irgendwie seinen Grund zu nehmen scheint. Diesen Hass, also diese Verleugnung von Begehren und Bekämpfung dessen findet man natürlich in ziemlich vielen Bewegungen immer wieder. Zum Beispiel eine Ablehnung, also die ganzen Rauchverbotsdebatten, die sich natürlich ganz eindeutig auf den Genuss der anderen richten und auf die Spuren dessen, die das dahinter lässt, die überhaupt eine bestimmte Form von Hass aufs Lebendige haben. Die zeitgemäße Form davon ist natürlich die keine Exzesse, sich selber verwalten, sich selber auch irgendwie Lustquanten gönnen durch Fitness und so weiter. Bloß nie ein Exzess, ein Überschuss und so weiter. Das ist natürlich insofern einfach ein Hass aufs Lebendige, als Natur einfach exzessiv ist, als es kein Gleichgewicht irgendwie in Lust, Freude, Glück und sowas geben kann. Dass man zum Beispiel auch, dass Gesundheit immer ein Exzess ist, den man herstellen muss durch ganz viele künstliche Tabletten und sowas. Und so weiter. Also die Logik des Exzesses ist einfach eine natürliche, und in dem Moment, wo ich den Exzess an sich ablehne, wie man das so schön ausdrückt, in dem du darfst, ne, also auf ein Bedürfnis reduziere, auf ein Quantum von Lust, was mir zugeteilt ist oder was ich mir selber zuteile, quasi jeder sein eigener Kraft durch Freudemanager, in dem Moment, der sich nicht verstricken lässt, der jenseits dessen steht, der sich nicht verliert, der sich nicht gehen lässt oder die, das muss natürlich in Hass auf alles Lebendige, alles Exzessive und sowas umschlagen, in letztendlich auf eine Gestalt von gleichzeitiger totaler Omnipotenz, also ich habe alles im Griff, und Infantilisierung, die damit einhergeht, wofür soll das eigentlich sein? Dieser Hass eben auf das Exzessive des Begehrens, das Überschießende und so weiter, lässt eben in den Blick treten, was Begehren eigentlich überhaupt bedeuten kann und und immer bedeuten muss, dass Begehren immer eben ein Exzess ist, immer ein Mehr, ein nie abgeschlossen sein, wie wir das eben im Traum erlebt haben, in den Wünschen, in den Trieben, die sich immer neu konstituieren, in der Nachträglichkeit, die immer neue Bedeutungen konstituieren kann. Nachträglichkeit als sich anschmiegen ans Begehren, als ein Versuch der Nachvollzug der Begehrenslogik, ist somit nicht nur Vorbild für eine Kausalität aus Freiheit oder eine Aufhebung Aufhebung von den üblichen Gegensätzen, von Determinismus oder Idealismus, von Logiken des Ersten, also eben von dem, was am Anfang steht, einer logischen Kette und von dem sich dann alles andere ableitet, also von Gedanken von Unfreiheit. Sondern Begehren ist eben dadurch, dass es nie abschließbar ist, dass es nie dingfest zu machen ist, auch nie auf irgendwie die eine Sache, die es befriedigen könnte, zurückzuführen ist. Wie kann man es am besten ausdrücken? Die Erinnerung daran, der menschlichen Potenzen, der Möglichkeit, wirklich unendlich viele Lüste zu erschaffen, die nie an ein Ende kommen. Es ist auch dadurch, und das wäre dann der letzte Punkt, auch dadurch, dass es insofern nie dingfest zu machen ist, dass ich es bewusst durchdringe, dass ich weiß, was es ist, dass ich mein Innenleben im Griff habe. Anders ausgedrückt, dadurch, dass es mir auch immer einen Moment fremd bleiben muss, weil es ja nur in Repräsentationen nur verschieben und verdichten vorkommt, quasi das, was man eben nennen kann, das Fremde in mir, das andere im eigenen, das aber, was gleichzeitig als dieses andere, als dieses Fremde, das überhaupt Intimste ist, was es gibt, das, worum es überhaupt nur gehen kann. Genau diese Form von zweckloser, sinnloser, nie dingfest zu machender, unendlich wuchernder, das Ich überschreitender und den Körperpanzer überwuchernder Lust. Das ist eben eine Interpretationsmöglichkeit des Begehrens, eine Interpretationsmöglichkeit, die die Psychoanalyse eröffnet, die vielleicht wirklich ein kleines Bild von Versöhnung liefert, also eine Versöhnung von, wie soll man das sagen, Subjekt und Objekt und Natur und Mensch, die Freiheit also unendlichen Begehrens, unendlichen Deutens und so weiter als psychoanalytische Erkenntnistheorie, als bewusste Produktion, das heißt Entfesselung von Freiheit aus Verwandlung von Notwendigkeit, Determination, Zwang in ein menschenwürdiges, in eben die Unendlichkeit des Begehrens. Geht darum, Kensio Germania, im Esse die Länder.